Aufgabe 5.3 B3. Hören Sie die Dialoge und kontrollieren Sie Ihre Antworten in B2. Dialog 1. Entschuldigung, wo ist das Büro des Personalleiters? Sein Büro ist im 2. Stock. Vom Empfang aus gehen Sie 2 Treppen hoch. Wenn Sie oben sind, sehen Sie eine Tür vor sich. Danke. Dialog 2. Wie komme ich zur Abteilung Vertrieb? Gehen Sie wieder nach unten ins Erdgeschoss, dann links um die Ecke, den Gang entlang. Dann ist es die 4. Tür links. Danke. Dialog 3. Ich muss in die Produktionsabteilung. Wie komme ich dorthin? Gehen Sie zurück zum Empfang, dann eine Treppe hinauf in den 1. Stock. Dort gehen Sie links, dann geradeaus bis fast zum Ende. Sie sehen die Abteilung auf der linken Seite. Dialog 4. Wo ist die Poststelle, bitte? Gehen Sie hier rechts raus, zurück zur Treppe, dann die Treppe runter ins Erdgeschoss. Wenn Sie unten sind, gehen Sie links. Die Poststelle ist auf der rechten Seite, gleich hinter dem Empfang.